Ja, jetzt bin ich hier erstmal angekommen auf dem Parkplatz vom Junkernfeld. Einem Cash, einem Multi. Ja, ich kriegte die Mail von Overgold, heißt er Overgold? Jetzt gucke ich vorher selber nach, bevor ich jetzt Mist erzähle. Vom Owner des Caches Junkernfeld, das ist, der hat viel Text da drin, das ist Overgold. Und der fragte, Mensch, hättest du vielleicht Lust, einen Beta-Test für meinen Multi zu machen? Der heißt, wie gesagt, Junkernfeld, ist der, die GC-Nummer GC678ZZ, ist zurzeit noch gar nicht gepublished, ist eine Schwierigkeit von 2,5 und ein Gelände von 3. Dieser, die Beschreibung ist sehr lang, aber die Beschreibung fängt an mit dieser 8-Stationen-Multi, ist eine circa 7,5 Kilometer lange Wander- bzw. Fahrradrunde um das Junkernfeld. Ich habe den Text nochmal überflogen. Da steht sehr viel Text, das lohnt sich aber zu lesen, weil das ist hier echt eine tolle Gegend. Und ja, hört sich für mich sehr gut an, weil es alles so Ablesestationen sind, was ich ja persönlich bei so langen Multis mag, entweder Ablese oder Bilder zuordnen. Dann, weil da möchte, also ich mir jedenfalls so, ich möchte da nicht stundenlang suchen. Ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich auch mal zum Beta-Test angefragt wurde. Ja, geehrt ist mal ein pathetisches Wort, aber nimmt jeder das Wort, was ihm gefällt. Ich fühlte mich halt geehrt. Hab trotzdem eine Weile überlegt. Ich habe schon mal einen Beta-Test vor Jahren gemacht. Das hat mich nicht so glücklich gemacht. Warum nicht? Ja, wir sind damals mit den Ownern zusammen losgegangen und dann haben wir eine Station, das war Nachtcash, haben wir eine Rätselstation nicht gelöst gekriegt. Das war dieses nach dem Motto, ach, das Haus von Johannes Roth. Und dann kommt der Satz, Johann wohnt neben sowieso und so weiter. Und dann muss man das alles logisch zusammenfügen. Und am Ende hast du dann irgendwie die Lösung. Die Rätsel finde ich gar nicht so schlecht. Die mache ich zu Hause auch. Nachts irgendwie um 12 im Wald, vorzugsweise wenn es noch regnet, hielt sich das bei mir dann auch schon wieder stark in Grenzen. Und dann merkte man schon, der Owner selber nicht mal, aber seine Freundin war dann so ein bisschen, fühlte sich, glaube ich, so ein bisschen angegriffen. Ja, es war alles so, also wenn ich einen Beta-Test mache, dann muss ich auch realistisch sagen, was ich gut und was ich schlecht finde, weil sonst kann ich mir doch diesen Beta-Test sparen. Also fand ich nicht schlimm im eigentlichen Sinne, aber hat mir so gedacht, nee, das ist mir zu anstrengend. So würde ich es eher bezeichnen. Also ich will das jetzt auch nicht hier überziehen, um Gottes Willen. Naja, auf jeden Fall hatten wir uns dann eigentlich so ein bisschen abgeschworen. Also Heike hatte den damals mitgemacht. Beta-Test, nee, lass mal. Als jetzt die Anfrage kam, habe ich auch wieder echt überlegt, ja, willst du das wirklich antun? Aber dann habe ich gedacht, doch, wenn schon einer mal fragt, dann muss man sich auch die Mühe machen. Und habe ich gleich die Möglichkeit, auch noch einen Podcast von zu machen, um auch mal zu beschreiben, wie man sich da so fühlt und was man vielleicht machen soll. Keine Ahnung, oder was ich mache. Naja, auf jeden Fall verpodcaste ich es mal. Ja, wie gesagt, sind 7-8 Kilometer. Also, aber selbst da merkt man, dass man im Beta-Test auch so ein bisschen, naja, geht mir zumindest so, kleine Verantwortung schon übernimmt oder sich so ein bisschen selbst unter Druck setzt. Also ich mache es zumindest. Jetzt hatte ich gestern so ein Podcaster-Treffen in Hamburg, was ich schon immer mal angucken wollte. Deswegen hatte ich heute freigenommen, meinen Greisentag. Und habe gedacht, Mensch, das passt ja. Und dann sind hier 5 Grad minus und es ist so richtig nasskalt. Also alles das, was man nicht möchte, wenn man cachen geht. Ich hätte heute, glaube ich, wäre ich eher auf dem Sofa geblieben. Aber weil man nun zugesagt hat, ich will den ja auch nicht ewig warten lassen. Ne? Sonst der möchte den ja auch publishen. Also ich kenne das ja selber, wenn man so einen Cache neu gelegt hat. Ja, dann soll der auch in echt gehen. Und deswegen, klar, mache ich den heute. Aber wie gesagt, da hat kein Owner gedrängt oder irgendwas, sondern das ist mehr so eine Selbstgeißelung. Ich hätte ihn ja auch noch morgen machen können, wobei ich nicht glaube, dass morgen besser wird das Wetter. Und so schlimm ist es auch nicht. Kurz ein Wort zum Junkernfeld. Liegt so ein bisschen am Stadtrand von Harburg, also im Süden von Hamburg. Ganz, ganz tolle Gegend. Hier bin ich immer wieder mal, weil hier immer mal wieder neue Caches liegen. Und er hat auch gleich den Parkplatz an der Vogelbeobachtungsstation gelegt, die wirklich schön ist, also wo man echt von da gut gucken kann. An der auch tatsächlich auch meistens noch wieder ein Cache liegt. Ja, und jetzt werde ich halt mal gucken, wie es so wird hier. Ich bin echt gespannt. Ich muss mir jetzt erstmal gleich die Daten nochmal in mein Handy einlesen. Wenn ich einen Multi mache, dann benutze ich eigentlich, je nachdem wie viel Text er hat, und dieser hat viel Text, benutze ich dann das Handy zum Lesen. das GPS-Gerät zum Suchen, das Handy aber zum Lesen, weil auf dem GPS-Gerät, dann musst du wieder einen Text klicken, dann musst du wieder scrollen und wenn das halt ein langer Text ist, ja, dann ist es halt anstrengend. Das mache ich dann mir tatsächlich lieber einfach. Ja, habe ich noch irgendwas zum Anfang zu sagen? Nee, ich lese das jetzt erstmal ein, hier die GPX-Datei und dann melde ich mich von unterwegs mal. Bis gleich. Ja, aus dem Auto raus. Und jetzt weiß ich, warum ich eigentlich bei so einem Wetter nicht mehr cashen gehe. Oh, ist das kalt hier, ey. Die Finger frieren einem ab. Da kann ich euch sagen, wenn der Klang ein bisschen schlechter ist, kann ich machen. Da ist die Mütze jetzt drüber. Ich hätte die Ohrenschützer auch nehmen können, aber ich nehme jetzt mal die Mütze. Es ist wirklich bitterlich kalt. Und außer ein paar Hundemuggel, die kannst du nie verzichten. Rentner, ist hier auch nichts los. Ich werde es mal loslegen. Gleich Station 1 ist auch gleich an dem Parkplatz. Das finde ich immer schön, dass man auch gleich mal beschäftigt ist. Da muss man jetzt als erstes mal was ablesen. Hat auch gleich diese Vogelbeobachtungsstation, die ich jedem empfehlen kann. Das ist echt, also jetzt natürlich nicht gerade bei diesem Wetter. Obwohl selbst bei diesem Wetter hat man einen schönen Blick über den See. Das ist schon klasse hier. Naturschutzgebiet, untere Seewinderung nennt sich das Ganze. Und selbst jetzt ist da hinten wohl reichlich Enten zugange. Schöne Gegend. Ja, jetzt habe ich mal schon Station 2 auch gleich geschafft. Ja, die Auflesestationen sind gut. Die Ablesestationen sind genau das, was man erwartet. Das heißt, einfach, aber gut. Da stehen auch kurze Texte. Die sind durchaus nicht uninteressant. Schön beschrieben, die Gegend. Aber was viel entscheidender ist, geile Runde. Echt wunderschöne Gegend mit einer Natur, ist ja auch ein Naturschutzgebiet. An der Seewe lang. Heute habe ich natürlich auch noch das Glück, dass ich hier völlig, naja, bis auf die zwei Hundemuggel vor mir, dass ich hier so ansonsten völlig allein unterwegs bin, weil es einfach bitter ist. Also normalerweise würde ich hier den nicht machen, muss ich gestehen. Es ist eh immer noch so 4-5 Grad minus. Und jetzt so leichter Nebel, der hier war, kommt jetzt so runter. Es ist so, als wenn es ganz, ganz bisschen nieseln würde. Man muss ja mal positiv denken, wirklich nass wird man nicht, weil das friert gleich auf einen. Also von daher geht das. Und auch die Augen tränen nicht so bei dem eiskalten Wind. Auch da friert das gleich alles zu und dann hat man eine Gesichtsmaske, das geht schon. Also bis jetzt schöne Gegend. Wenn die Stationen so bleiben, werde ich mich auch nur noch bei ein oder zwei melden, weil dann ist es wirklich so, einfache Ablesestationen in der Wicken auf normalen Schildern, die die Umgebung beschreiben. Und ganz, ganz wichtig, das soll auch gar nicht negativ klingen, ganz im Gegenteil. Ich mag das so. Also wie gesagt, wenn ich so, weiß ich nicht, 8-10 Kilometer Wanderrunden mache, ich finde diese Länge übrigens auch super optimal. Ich finde die viel besser, als wenn es immer gleich 30, 40, 50 sein müssen. Ist ja auch schön, muss aber nicht sein. Wenn ich so mit Heike los will auf dem Sonnabend, finde ich so 10 Kilometer, da sind ja so 2 Stunden unterwegs, finde ich viel, viel schöner. Davon gibt es in meinen Augen fast viel zu wenig. Aber wie immer beim Cachen, muss ja immer länger, größer, weiter und wir müssen mindestens 100 Kilometer in 2 Stunden auf Brustwarzen zurücklegen. Gut, kann man machen, muss man nicht. Ich finde diesen hier viel perfekter. Es läuft da drüben tatsächlich einer über die Wiese mit irgendwas in der Hand. Da ist nicht mal ein Weg. Naja, hier sind auch merkwürdige Typen, wie man merkt. Ja, lange Rede, kurz gesinnt. Bis jetzt für mich top optimaler Cash. So mag ich die Dinger. Davon könnte ich echt jedes Wochenende ein oder zwei laufen. Das finde ich klasse. Aber erstmal abwarten, vielleicht wird es ja auch noch ganz schlimm, keine Ahnung. Ich melde mich mal nachher. Ja, niemals zu früh loben. Oh Mann, ey. Im Moment habe ich wirklich ein bisschen Hals. Gerade bei dem Wetter, ich meine, kann da auch noch nichts für, aber. Ja, an Station 2, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, steht ja im Text drin, muss man feststellen, seit wann da eine Brücke ist. Und ja, dann gucke ich nach, die Brücke ist von dann und dann, gebe Station 3 ein. Ja, dann gehe ich über die Brücke rüber. Irgendwie passt das ja auch thematisch, wenn ich sowieso was feststellen muss an der Brücke. Dann laufe ich irgendwie 500 Meter oder 600, ich weiß gar nicht wie weit, aber jedenfalls ganz schön weit. Und dann stelle ich langsam fest, ich bin auf der falschen Seite vom Wasser. Ich hätte auf der anderen laufen müssen. Boah, also damit tue ich mich aber ehrlich gesagt ganz schwer. Das muss ich ihm dann doch mal schreiben. Das ist also, das wird sogar problematisch. Selbst wenn du das in den Text reinschreibst, finde ich das schon fast schwierig. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten umsetzen soll. Ja, obwohl, wenn es im Beschreibungstext steht und dann läuft noch einer falsch, ist er selber schuld. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich das nicht überlesen habe. Aber nö, ich habe eigentlich geguckt, da stand nichts. Ja, und zack, jetzt mal auf der falschen Seite vom Wasser. Und ich sehe da hinten noch keine Brücke kommen. Also selbst wenn da eine Brücke kommt, ne, man läuft und irgendwann stellt man so eine Karte fest, ne, irgendwie musst du rüber. Und der Weg wird auch immer schlechter. Also am Anfang ist das noch Asphalt oder was, oder fast Asphalt. Und dann wird das langsam immer buckeliger und dann merkst du irgendwann, nee, ich muss tatsächlich auf die andere Seite. Und das ist immer so, nee, das finde ich nicht ganz so schön. So, jetzt laufe ich erstmal wieder eine halbe Stunde zurück. So ist da hinten hin und dann muss ich mal gucken, auf der anderen Seite wieder hier hoch. Oh Mann, das ist, naja, aber gut, ist ein Beta-Test, da muss man mit leben. So, jetzt zurück bei der Brücke. Meine Fresse, ganz schöner Weg. Und mir das nochmal genau angeguckt. Ja, eigentlich sehen beide Wege vollkommen brauchbar aus, wobei ich optisch immer noch den nehmen würde, den ich eben genommen habe. Der sieht schon optisch schöner aus, weil er mehr im Grün führt. Und der, den man eigentlich nehmen muss, ist eine Betonstraße, was nicht schlimm ist. Also Betonstraße muss man hier auch relativieren. Betonstraße, ja, die ist so asphaltiert, so breit wie ein Auto vielleicht. Und hier fährt kein Mensch. Also es ist ja Naturschutzgebiet und verboten, hier zu fahren. Und da kann man schon laufen drauf. So ist es nicht. Ganz im Gegenteil, kann man sogar sehr gut drauf laufen. Die hat einen sehr guten Zustand. Aber passen würden halt beide Wege. Man fällt drüber, wenn man jetzt Kartengerät hat, bis zum nächsten Punkt scrollt und dann genau nachguckt, auf welcher Seite vom Wasser man sein muss. Das habe ich hier nicht gemacht, weil ich doch gar nicht, war gar nicht so. Wie gesagt, ich musste diese Brücke an Station 2 was feststellen und dann war es irgendwie, auch wenn es falsch ist, aber automatisiert im Kopf, nee, du musst doch über die Brücke rüber und dann links, so, und dann, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich will da auch nicht rumklugscheißern, weil schlechteste Owner von Welt bin ich sicherlich selber, wenn ich das mache, weil ich da überhaupt keine Fantasie für. Ich kann das nur aus Suchersicht sagen. Und da ich ein relativ durchschnittlicher Cacher bin, glaube ich, wäre ich nicht der Einzige, dem das passiert. Also da wäre vielleicht doch so ein kleiner Hinweis. Man muss ja den Listing in diesem Fall eh lesen, weil man ja zuordnen muss, gewisse Sachen auf den Schildern. Und wenn da so ein Satz steht, ja, bleib auf der linken Seite des Wassers. Ich glaube, das würde da echt weiterhelfen. Das werde ich zumindest mal anregen. Ob er es dann macht oder nicht, muss er selbst wissen. Dafür ist ein Beta-Test. Wie gesagt, ich will da auch gar nicht klugscheißen, sondern kann nur meine Erlebnisse schildern und vielleicht mal Verbesserungsvorschlag machen. Ja, mal gucken. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu Station 3. Wobei man auch mal sagen muss, wäre ja alles gar nicht so schlimm, wenn es nicht so scheiß kalt wäre. Es ist ja wie immer, es ist immer ein individuelles Gesamterlebnis. Und also, wenn er ansonsten so weitergeht wie bisher, werde ich trotzdem einen tollen Cash finden. Also, wie gesagt, dieser eine Ausreißer, ja, kann have shit happens. Und es ist ein Beta-Test. Also da bin ich dann auch realist genug zu sagen, nee, wenn ich mich darauf einlasse, muss ich auch damit leben, dass man bei so einem Cash durchaus mal auf die Schnauze fliegt. Und mein Gott, so schlimm ist es auch nicht. Wird langsam wärmer, vielleicht auch dadurch, dass man läuft. Bis dann. Jetzt bin ich schon auf dem Weg zu Station 6. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Ist auch mal cool, hier auf den Wiesen rundherum sitzen immer Gänse ohne Ende. Also zumindest jetzt bei dem Wetter. Aber ich habe die auch im Frühling, meine ich, schon mal hier so gesehen. Also wir reden da nicht von 10, 15, sondern von eher Hunderten bis Tausenden. Und da ist dann richtig Action. Ein Stück weiter draußen läuft gerade so ein weißer Fischreiher durch die Gegend. Die Enten auf dem See sind zu schwimmen hier. Also kein Cache mit so Highlight um Highlight von der Optik. Oh, jetzt legen sie los. Ich war wohl zu laut. Aber so, hier jetzt auch rechts von mir so ein uralter, verdrehter, verquirlter Baum schon. Der lebt noch, aber der sieht unten schon aus wie aus Harry Potter gesprungen. Daneben fließt die Seewesamt vor sich hin, links die Gänse, alles in leichtem Schnee getaucht zurzeit und da stören selbst die 5 Grad minus nicht mehr. Die einzige Highlight, das ist die einzige, also ich finde das insgesamt ein Highlight, so eine Gegend. Was immer so ein bisschen raussticht, sind so teilweise an der See, direkt kommt vor mir wieder der nächste, so uralte, völlig verdrehte Bäume, die, glaube ich, im letzten Lebenszyklus sind. Und man läuft hier so durch dieses Grüne und es gibt keine Highlights im eigentlichen Sinne, aber die Gegend an sich ist das Highlight und dadurch, ja, ist das so ein Cache, wo man 8 Kilometer die Gedanken schweifen lässt. Also ich mag die. Für mich ist das mit das Schönste, was es gibt an Cachen. So eine, ja, um die 10 Kilometer Strecke. Von mir aus kann es auch 20 sein, aber 10 ist mir viel lieber. Das ist so, die hat man in 2-3 Stunden abgelaufen, selbst in Ruhe. Und einfache Aufgaben unterwegs, so dass man mal anhält. Dann lässt man mal wieder den Blick ein bisschen schweifen. Das ist ganz schwierig zu beschreiben, so die Stimmung oder hier vom Cache. Aber ich finde es genial. Für mich ist es sowas, das sind für mich so die nahezu perfekten Caches. Und die viel zu wenig genannt werden. Ja, warum eigentlich? Das weiß ich auch nicht so richtig. So, mal eben mal gucken. Technik läuft immer noch alles. Wie gesagt, ich bin schon auf dem Weg zu Station 6. 8 Stationen sind es. Und wenn es so weitergeht und ich auch noch ein Final finde, ja, dann ist der perfekt. Wie gesagt, ich werde ihn zurückmelden. Die eine Geschichte zwischen Station 2 und 3, die ist ein bisschen schwierig. Aber selbst das Stück hat man schnell wieder vergessen, wenn man hier so vor sich hin wabert. Und ich glaube, das trifft so am genauesten. Das sind so 8 Kilometer, die man durch die Natur wabert und die Natur einfach auf sich wirken lässt. Also ja, für mich wirklich, wie gesagt, finde ich toll, macht Spaß. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt bin ich auf dem Weg zu Station 7. Geht also langsam aufs Ende zu. Der Weg ist jetzt mal ein bisschen anstrengend, wenn das Wetter nicht so schön ist, weil man geht auf so einem Deich. Hat eine tolle Aussicht. Ich sehe gerade da unten sind so richtig fette Hase. Der hat mich, glaube ich, noch nicht gehört und gesehen. Und hat einen tollen Blick drüber. Das ist schön, aber da oben ist es auch kalt drauf. Gerade heute. Aber das ist jetzt keine Kritik oder so, sondern einfach mal eine Anmerkung. Das wirst du ja nie ändern können. Da hört man so ein bisschen auf den Ohrhörern. Vermute ich mal, dass hier so ein bisschen Wind ist. Selbst heute, wo es eigentlich mehr kalt als Wind ist. Oh, jetzt hat mich der Hase gesehen. Das finde ich das Schöne hier. Alles voll Gänse, Fischreiher, Hasen, ab und zu Reh. Naja, das hat irgendwie. Oh, jetzt hat er sich hingestellt. Und jetzt bügelt er los. Jetzt stellt er sich wieder hin. Jetzt haut er mit den Vorderpfoten. Der ist ja süß, der Kleine. Was wollte ich überhaupt sagen? Ach so, auf dem Weg zu Station 7. Der Hase läuft da unten immer noch. Vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit schon mal. Bisher, wie gesagt, bis auf Station 2 zu 3, was ich ihm nochmal anmerken werde, finde ich ihn nahezu perfekt. Ich habe jetzt auch, glaube ich, so 6-7 Kilometer runter. Ich merke es langsam auch in den Beinen. Also normal macht mir die Entfernung nicht so viel aus, aber jetzt bei der Kälte und Nässe dazu, trotz langer Unterbüchs und dicke Wollsocken von der Bundeswehr und Daunenjacke und eingepackt, also wenn der Yeti gemeldet wird, das war dann nicht der Yeti, das war ich unterwegs, es ist einfach kalt. Oh, jetzt zappelt der Hase auch weg, jetzt ist ihm das zu blöd mit mir, ich komme immer hinterher, sagt er, jetzt haut er ab. Dann läuft ein bisschen rumpelig und stellt er sich wieder hin. Sieht so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, wie so ein Erdmännchen sonst, das guckt, was rundherum los ist. Die Stationen finde ich alle gut, die sind einfach, aber einfach heißt bei mir nie schlecht, ganz im Gegenteil. Weil wie gesagt, beim Wandern möchte ich nicht stundenlang suchen, sondern eher finden. Sehr gut finde ich die Stationen, die sind auch nämlich so benannt, Jungkernfeld minus Station 7 und so weiter. Das finde ich schon mal sehr angenehm, weil wenn da so viel vorsteht, das hört sich jetzt viel an, ist es aber nicht. Ich habe ja einen Garmin Nunfana vor mir hier in 610 und da drin ist das noch komplett zu lesen und das finde ich wichtig. Das ist auch die GPS-Geräte. Ich habe immer das Gefühl, es ist immer mehr Handycacher und dadurch werden die GPS-Geräte gar nicht mehr berücksichtigt. Die haben nun mal nicht so einen großen Bildschirm. Und da ist es schön, wenn die Station kurz, knapp, knackig und ich gucke drauf und weiß, wo die nächste ist. Sehe. Und wenn die nämlich zu lang sind, dann fällt hinten die Zahl raus und dann steht da, was weiß ich, Jungfernfeld und dieses ist die und dann abgeschnitten. Ja super, dann muss ich in jede Station reingucken. Ist hier also schon mal nicht der Fall. Vor allem sind Wegpunkte für alle angegeben. Trotzdem ist im Text auch die Fragen drin. Ich glaube, bei den Wegpunkten hat er sie auch nochmal reingetan. Aber ich finde es halt wichtig im Text, weil sonst auf dem GPS-Gerät auch wieder vom Handling her nicht so schön ist. Also außenrum alles top bedacht in meinen Augen. Wunderbar. Ja, jetzt fehlen mir noch 2 Stationen. Die werde ich noch machen und dann werde ich noch mal ein kleines Abschlussfazit ziehen. Aber ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, der Cache ist relativ perfekt, das, was ich gerne mache. Ja, Station 8, also von Station 8 bis zum Final 1,2 Kilometer Luftlinie. Das ganz schön weit. Aber ich glaube, dazwischen ist auch kein nichts, wo man was ablesen könnte. Das passt aber auch schon beim 7 bis 8 Kilometer Wandercache, ist das schon okay. Fiel mir halt nur auf, weil vorher die Abstände schon geringer waren. Das letzte Stück ist mal, wenn man oben auf dem Deich läuft, auch noch okay. Im Moment geht es nur leider nicht. Es ist ein bisschen sehr glatt da oben. Durch diesen Nebel, der sich niedergeschlagen hat, ist es echt unfassbar glatt. Deswegen muss ich unten auf dem Weg laufen. Da ist es jetzt nicht ganz so schön. Also es ist einfach fast einen Kilometer geradeaus. Und das ist immer, naja, so bedingt spannend. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch Stöhnen auf echt sehr hohem Niveau. Zu allen Dingen wird man wieder unterhalten. Vor mir ist hier so eine 50 bis 60 vögelgroße Spatzenhorde, die hier immer hin und her fliegt. Die unterhalten mich so ein bisschen auf dem Weg. Von daher ist auch hier was geboten. Nee, also das ist echt Stöhnen auf hohem Niveau. Es ist ein ganz schön weiter Weg, aber es geht. Der Feind liegt jetzt dicht vor mir und der scheint, nee, da sage ich nicht zu, will ja nicht zu viel spoilern. Also da werde ich dann noch vermelden, ob ich ihn gefunden habe. Was ich jetzt wirklich merke, ich habe jetzt so 8,5 Kilometer drauf. Klar, durch den riesen Umweg, den ich da gemacht habe im Wasser. Man wird echt alt. Ich werde in diesem Jahr 50. Man fühlt sich ja nie so alt, wie man wirklich ist, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich wie 20, aber meine Knochen sagen das nicht mehr. Also wo ich es echt merke, im Sommer ist auch alles das Problem, aber jetzt so, wo es so scheiß kalt ist, ach, da merkt man den einen oder anderen Knochen doch mal früher als vor 10 Jahren. Da hätte ich ihn gar nicht gemerkt. Aber auch das eher stöhnen auf hohem Niveau. Mein Gott, 50 hin, 50 her, ich bin gesund. Immer noch glücklich verheiratet, was will man da mehr? Die meisten haben da schon ihre ersten großen Krankheiten gehabt oder sind schon geschieden. Von daher bin ich da noch weit vorne. Also auch das stöhnen auf hohem Niveau. Aber so ein bisschen stöhnen gehört in diesem Podcast ja auch dazu, oder nicht? Sonst seid ihr doch gar nicht glücklich, seid doch ehrlich. Okay, also ich werde jetzt nochmal zum Final laufen. Und dann nochmal gucken, ob der auch findbar ist. Ja, schade, zum Final kann ich jetzt nichts sagen. Ich finde ihn gut. Das ist ein Small. Hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen klein an jetzt für einen Wandercache. Ja, wie soll ich das formulieren ohne jetzt? Ich will auch nicht spoilern, das ist mir echt wichtig. Der ist aber gar nicht so, also das ist schon ein groß Small. Ich würde ihn eher als normalen einstufen. Ich kann auch nicht zu viel sagen. Ich finde ihn cool gemacht, also der ist geil gemacht. Also die Lage finde ich klasse, das Versteck finde ich gut und das erklärt dann auch den Small. Der ist nämlich wie für sein Versteck gebaut und das in diesem Fall wie Arsch auf Eimer. Ich finde den wirklich, wirklich gut gemacht. Gefällt mir gut. Ich hoffe, der hält da. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ach, jetzt hat sich mein Auto wieder selbst abgeschlossen. Was ihr irgendwie im Hintergrund ein bisschen heulen hören möchtet, das ist für den alten Mann die Standheizung, die ich schon von Weitem angemacht habe, damit ich jetzt nicht ganz verfriere. Ja, also Final ist schwer zu beschreiben, aber der Small passt. Die Größe ist durch das Versteck echt geil. Das ist das Größte, was da an Small ging. Das hat er einfach gut gemacht. Gefällt mir. Der ganze Cache gefällt mir. Wie gesagt, bis auf diese eine Ungereimtheit zwischen Station 2 und 3, die werde ich ihm auch nochmal mailen. Vielleicht ergänzt er das ja nochmal um den Satz, das weiß ich nicht. Moment, ist ein Kopfhörer rausgefallen, ich muss ihn mal eben, es raschelt jetzt ein bisschen, da müsst ihr mit leben, rausschneiden tue ich ja nichts. Also wie gesagt, bis auf den einen da, das ist aber, es wird bestimmt noch ein Satz zukommen, schätze ich mal. Finde ich den perfekt, mir hat der super gefallen, diese Entfernung passt, die Gegend ist ganz geil. Was soll ich da groß sagen? Macht diesen Cache. Ich habe ja die GC-Nummer am Anfang genannt. Keine Ahnung, wann er jetzt gepublished wird. Ich will ihm das jetzt gleich mailen. Heute haben wir Donnerstag. Donnerstagmorgen. Achso, meine Tasche habe ich noch rum. Die muss ich mal eben abmachen. Ich gehe mal von fast, oder ich hoffe mal, wenn das wirklich sofort einreicht, oder heute Abend noch, dass es zum Wochenende rauskommt, dann können die ersten Cache fahren. Die ersten Fragen ja schon über Twitter, welcher das ist. War seit langem mal wieder ein Beta-Test. Der hat mir gut gefallen. Habe ich auch was gelernt, wenn ich wieder einen Beta-Test mache. Ja, auf jeden Fall ohne Ona. Das hat sich hier heute sehr bewährt. Warum? Ganz einfach. Als wir letztes Mal hatten, wir den Ona mit. Und dann gibt er doch mal was vor. Oder er geht aus Versehen schon in die richtige Richtung, in die man muss. Und ja, kann man auch alles machen, aber ja, ist dann eigentlich kein wirklicher Beta-Test. Also das würde ich, ja, Nö, eher abraten. Was sollte man achten? Keine Ahnung. Bin ja auch immer gerne mal Klugscheißer. Aber nö, weiß ich nicht. Ich guck halt, ich find's, guck für mich einfach, passt alles, finde ich alles, ist die Rechnung zu schwierig, sind die Verstecke so, dass die okay sind. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Lust, ihm zu sagen, nee, da würde ich aber, weil ich auch nicht der tolle Owner bin. Also ich kann das eben nur aus meiner Suchsicht sagen, das werde ich tun. Und ich finde diesen Cache nahezu perfekt. Mir gefällt er also richtig, richtig gut, wie ihr jetzt hört. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause, das ist das schöne Warme. Und werde ihm nur diesen einen Hinweis geben. Und die Verstecke über dem Final, ich hoffe, der überlebt da lange. Da weiß ich nicht so, aber das werde ich mit Interesse verfolgen. Aber insgesamt nichts zu meckern. Ja. Nächsten Podcast werde ich mit dem Text auch nochmal mit aufnehmen hier. Den haben wir am 5.2. Da aber leider nicht live, sondern wir machen mal wieder Konserve, weil wir haben ja Großes vor. Naja, im Ernst. Also wir wollen tatsächlich mal was Besonderes machen. Aber das ist halt geheim. Ich darf es noch nicht sagen. Und wer mich kennt, der weiß, wie schwer mir das fällt. Deswegen darf ich noch nicht zu lange drüber reden. Jetzt rutscht mir doch noch was raus. Das werden wir halt am 5.2. zusammen mit dem Podcast machen. Deswegen ist der am 5.2. Deswegen ist der auch offline. Weil da ja natürlich keiner das geheime Große mitkriegen soll. Und ja, was dann kommt, ist bei uns wie immer, man weiß es nicht, man muss gucken. Wir versuchen ja, seht ihr ja selber, so ein bisschen diesen 4-Wochen-Rhythmus beizubehalten. Ab und zu vielleicht mal eine Sondersendung dazwischen, so wie heute jetzt diese hier. Ja, das ist erstmal die weitere Planung, mehr gibt's da nicht. Also, wisst ihr, raus, cashen.